Soll man sonder Anstoß ruhen, wenn der Blick des Tages flieht, muss der Kummer in den Schuhen, die man von den Füßen zieht, vor dem Bette stehen bleiben, und so hält es auch mein Sinn. Grillen, die den Schlaf vertreiben, werf ich mit den Kleidern hin. Grillen, die den Schlaf vertreiben, werf ich mit den Kleidern hin. Überflüssige Nahrungssorgen hab ich niemals zu verleihen. Wer dergleichen denkt zu borgen, spreche ja bei mir nicht ein. Tage, die noch kommen sollen, kränken mich nicht vor der Zeit. Will der Beutel mit mir schmollen, die Geduld hebt unseren Streit. Will der Beutel mit mir schmollen, die Geduld hebt unseren Streit.